Gibt es dich, habe ich dich erfunden? Über die innige und zugleich konfliktreiche Beziehung zwischen den Schriftstellerinnen Virginia Woolf und Vita Sackville West berichtet Eva Susanne Bayer. Die Beziehung zwischen den beiden Schriftstellerinnen Virginia Woolf und Vita Sackville West brachte manche Biografen in Definitionskonflikte. War es eine 18 Jahre dauernde innige Freundschaft, aus der für kurze Zeit eine heftige Liebesaffäre wurde, oder war es eine leidenschaftliche, lesbische Liebe, die sich zu einer Freundschaft entwickelte? Wer die Tagebücher Virginias und die über 700 Briefe der beiden Dichterinnen liest, wird feststellen, es war beides. Die Liebe gab der Freundschaft eine neue Dimension. Zugleich war, wie Virginia Woolf einmal schrieb, Vitas Freundschaft nie ohne einen Anflug von Erotik. Von Anfang an schwang Sinnlichkeit in der Verbindung der beiden mit. Virginia vermerkte 1924 in ihrem Tagebuch: Vita hat die Züge einer überreifen Traube. Schnurrbart, Schmollmund, Neigung zur Korpulenz. In der Zwischenzeit schreitet sie mit ihren schönen Beinen aus, in einem gut geschnittenen Rock. Ist von einer männlichen Vernunft und Schlichtheit. Oh ja, ich mag sie. Könnte sie für immer an meine Equipage heften. Und glaube, falls das Leben es erlaubt, es könnte eine Art Freundschaft daraus werden. Das Leben erlaubte es. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Freundschaft mit vielen Nuancen. Zwischen Zuneigung und Respekt, Bewunderung und Fürsorglichkeit, Leidenschaft und Eifersucht, inniger Nähe und nachsichtiger Geduld. Von 1922 bis zu Virginias Selbstmord 1941 blieben sie einander verbunden. Noch kurz vor ihrem Tod sagte Virginia, sie habe in ihrem Leben nur drei Menschen wirklich geliebt: ihre Schwester Vanessa, ihren Mann Leonard Woolf und Vita Sackville West. Vita wiederum war sich bis zum Schluss ihres großen Einflusses und ihrer Verantwortung gegenüber der Freundin bewusst. Viele Jahre nach Virginias Tod schrieb Vita an ihren Mann Harold Nicholson: Ich glaube immer noch, ich hätte sie retten können, wenn ich bei ihr gewesen wäre und gewusst hätte, in welche Geistesverfassung sie gerät. Als Vita und Virginia sich am 14. Dezember 1922 auf einer von Virginias Schwager Clive Bell arrangierten Hausparty kennenlernten, reagierte Virginia noch reserviert. Im Tagebuch schrieb sie: Nicht ganz nach meinem strengen Geschmack. Gerötet, schnurrbärtig, papageienbunt, mit der ganzen geschmeidigen Ungezwungenheit der Aristokratie. Doch ohne den Geist der Künstlerin. Sie schreibt 15 Seiten am Tag, hat wieder ein Buch beendet, kennt alle Welt. Aber könnte ich sie je kennen? Sie ist ein Grenadier, hart, gut aussehend, männlich. Neigt zum Doppelkinn. Vita Sackville West entstammte altem englischem Hochadel. Schon Königin Elisabeth I. hatte die Sackville Wests in die erste Riege der Aristokratie befördert. Ihr Stammsitz, Schloss Knoll in der Grafschaft Kent, gehörte mit 365 Zimmern zum größten Adelsanwesen Englands. Vita war mit dem Diplomaten Harold Nicholson verheiratet, hatte zwei Söhne, Ren und Nigel, und war schon 1922 mit 30 Jahren eine bekannte Bestsellerautorin. Sie schrieb Zeitungskolumnen und Gesellschaftsromane. Ihr Ehrgeiz gehörte aber der Versdichtung. Mit ihren meist sehr umfangreichen Gedichten wollte sie sich einen Vorrangplatz in der englischen Poesie erobern. Virginia Woolf kam aus gutbürgerlichen intellektuellen Kreisen. Ihr Vater, Leslie Stephen, war Literat und um den früh verstorbenen Bruder Virginia, Thoby, und den Schwager Clive Bell sammelte sich die berühmte Bloomsbury-Gruppe, benannt nach dem von jungen Künstlern bevorzugten Stadtteil in London. Bloomsbury war aber mehr als eine Adresse, es war eine Lebenseinstellung. Die hier vereinten Verleger, Schriftsteller, Kritiker lehnten Konventionen ab und suchten nach neuen Formen und Inhalten. Auch Virginia war verheiratet. Ihr Mann Leonard Woolf galt als begabter Schriftsteller und war seit 1915 Inhaber der Hogarth Press, einem kleinen Verlag für avantgardistische Literatur. 1922 war Virginia 40 Jahre alt, 10 Jahre älter als Vita. Sie hatte 3 unter den Intellektuellen geschätzte, aber nicht besonders erfolgreiche Romane veröffentlicht und sie war 3-mal in einer Nervenklinik gewesen. Psychische Gefährdung, körperliche Anfälligkeit und die Angst vor Krankheit, Psychosen und lebensbedrohlichen Krisen bestimmten ihr ganzes Leben. Leonard Woolfe, ihr Mann seit 1912, gab ihrem Alltag eine rigide Ordnung, um Abstürze abzuwenden. Als Witte und Virginia sich 1922 kennenlernten, reagierte Witte nicht so reserviert wie die skeptische Virginia. Sie schrieb an ihren Mann Harold Nicholson: Ich bete Virginia an, und das würdest du auch tun. Ihr Charme und ihre Persönlichkeit würden dich zu Boden strecken. Mrs. Woolfe ist so einfach. Sie macht unbedingt den Eindruck von etwas Großem. Sie ist völlig ungekünstelt, ganz ohne äußere Verzierung. Sie zieht sich abscheulich an. Anfänglich hält man sie für unscheinbar. Dann zwingt sich einem eine Art spirituelle Schönheit auf. Und man entdeckt eine gewisse Faszination darin, sie zu beobachten. Liebster, ich habe richtig mein Herz verloren. Wenn Witte ihr Herz an eine Frau verlor, dann war das nicht nur so dahingesagt. Jeder wusste, trotz Ehe und Kindern war Witte lesbisch. Aus ihren leidenschaftlichen Affären mit Frauen machte sie weder im Leben noch in der Literatur ein Geheimnis. Ihr Mann hatte nichts dagegen. Er war homosexuell. Schon lange lebten die beiden in einer vorzüglich funktionierenden Freundschaftsehe. Bei Virginia war die Sache diffiziler. Weil sie in ihrer Kindheit jahrelang von ihrem Stiefbruder sexuell missbraucht worden war, hatte sie eine Abneigung, ja einen Ekel vor männlicher Sexualität. Ihr Mann, Leonard Woolfe, respektierte das. Sex fand zwischen ihnen nicht statt. Zu Frauen allerdings fühlte sich Virginia hingezogen. Schon zweimal hatte sie sich heftig in eine Frau verliebt. Vor sexuellen Konsequenzen, sowohl in der Realität wie in ihrer Literatur, scheute sie jedoch zurück. Sie schrieb in ihr Tagebuch: Wenn man mit Frauen Freundschaft haben könnte, welche Freude! Die Beziehung so geheim und vertraut verglichen zu den Männern. Warum nicht darüber schreiben? Wahrheitsgetreu. Zum Darüberschreiben fehlten 1922 aber noch Mut und Erfahrung. Erst in ihrer Freundschaft zu Witte Sackville West überwand sie ihre Hemmungen. Ihr gelangen jetzt feinfühlige Schilderungen von Frauengefühlen in allen Facetten. Und sie schrieb nun die Bücher, derentwegen sie die Frauenbewegung der 70er Jahre wiederentdeckte. Witte sichtliche und eindeutige Bewunderung empfand sie als schmeichelnd. Im Tagebuch vermerkte sie: Witte ist eine entschiedene Sapphistin und hat vielleicht ein Auge auf mich geworfen, alt wie ich bin. Vielleicht hat die Natur ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft. Zwischen Witte, die ihre Liebesbeziehungen zu Frauen ohne Hemmungen auslebte, und der sexuell unerweckten Virginia Woolfe knisterte es. Virginia bewunderte Wittes lebensprallte erotische Ausstrahlung. Witte dagegen war vom sanften Genie der Woolfe bezaubert. Gleich nach der ersten Begegnung, bei einer Einladung im Bloomsbury-Kreis, bekamen Witte und ihr Mann Harold aber zu spüren, dass man sie mitsamt ihren Erfolgsbüchern in diesem elitären Zirkel nicht ernst nahm. Virginia schrieb in ihr Tagebuch: Vom elektrischen Licht durchleuchtet, zeigen Eier dunkle Flecken. Damit meine ich, dass wir die beiden als unheilbar dumm einschätzten. Er ist gutmütig derb, aber so distanzlos. Sie richtete sich nach ihm und hatte keine Chance, selbst etwas zu sagen. Es war ein knochentrockener, unmöglicher Abend. Erst 1924 näherten sie sich einander wieder. Zuerst mit einigen Einladungen, dann mit ein paar Briefen, schließlich mit einem handfesten Vorschlag. Leonard Woolfe ließ anfragen, ob die berühmte Schriftstellerin Sackville West nicht Lust habe, für die Hogarth Press ein Buch zu schreiben. Witte nahm die Herausforderung begeistert an und nach nur 3 Monaten lieferte sie, schnell wie sie war, den Roman Verführer in Ecuador beim Hogarth Verlag ab und widmete das Buch Virginia Woolfe. Auch ihre späteren Erfolgsbücher publizierte sie bei Hogarth. Virginia schrieb über Wittes Besuch in Monk's House, dem Landhäuschen der Woolfes in Sussex, in ihr Tagebuch: Witte war den ganzen Sonntag hier. Glitt mit ihrem großen blauen neuen Austin, den sie perfekt zu handhaben weiß, durchs Dorf. Sie trug einen gelben Ringelpullover und einen großen Hut und hatte ein Reisenecessaire voll mit Silber- und Nachthemden, die in Seidenpapier gewickelt waren. Mein Hausmädchen Nelly sagte, wenn sie doch nur keine Hochwohlgeborene wäre. Aber mir gefällt, dass sie hochwohlgeboren ist. Und sie ist es wirklich. Eine vollkommene Dame mit dem ganzen Schwung und der Beherztheit der Adeligen. Sie ließ uns eine Geschichte da, die mich wirklich interessiert. Sie hat den alten Wortwust hinter sich gelassen und sich mit einer Art Schimmer von Kunst angefreundet. Das ist mein Eindruck. Und ich staune in der Tat über ihre Kunstfertigkeit und Sensibilität. Denn ist sie nicht nur Mutter, Ehefrau, Grand Dame, Gastgeberin und schreibt gleichzeitig? Wie wenig ich von alledem tue. Ich könnte meinem Hirn niemals in 14 Tagen die stattliche Summe von 20.000 Wörtern abzapfen. Virginia hatte durch das traumatische Kindheitserlebnis immer eine negative Einstellung zu ihrem Körper. Sie hasste ihr Äußeres, schminkte sich niemals, fürchtete sich regelrecht vor Kleidereinkäufen und vermied nach Möglichkeit den Blick in den Spiegel. Ihre eigene Schönheit, die alle Zeitgenossen bewunderten, sah sie nicht. Aber sie bewunderte körperliche Schönheit bei anderen, besonders bei Vita, die in dieser Zeit außergewöhnlich gut aussah. Als Schriftstellerin aber fühlte sich Virginia der weltgewandten Vita immer überlegen und Vita akzeptierte das strenge Urteil. Virginia, das Genie, das neue Wege ging, mit Sprache und Darstellungstechniken experimentierte, Vita dagegen die routinierte Vielschreiberin. Vita, der kraftvolle Mensch, Virginia, der exquisite Geist. Diese Rollen hatten sie sich gegenseitig zugewiesen. Vita schrieb an Virginia: Du betrachtest alles, menschliche Beziehungen eingeschlossen, als literarischen Stoff. Oh ja, du magst Menschen eher mit dem Kopf als mit dem Herzen. Virginia antwortete: Dein Brief tat mir sehr weh, was zweifellos die erste Stufe der Vertrautheit darstellt. Keine Freunde, kein Herz, nur ein gleichgültiger Kopf. Bekümmere dich nicht darum. Ich habe deine Kränkung sehr genossen. Virginia erfährt Vertrautheit und Nähe als bedrohlich. Das liegt zum einen an ihrer Lebensgeschichte, zum anderen an ihrer damaligen Situation. Sie hatte 1925 ihren Roman Mrs. Dalloway beendet und war wie immer, wenn sie ein Buch abgeschlossen hatte, krank. Doch als sie hörte, dass Vitas Mann an die britische Gesandtschaft in Teheran versetzt werde und Vita ihn für mehrere Monate begleiten solle, erkannte sie plötzlich und für sie selbst überraschend, wie viel ihr Vita bedeutete. Daher stimmte sie zu, als Vita sie zu einem mehrtägigen Besuch in ihr Landhaus Longdarn einlud. Vita holte die noch Pflegebedürftige ab und jetzt begann ihre Liebesaffäre. Aus späteren Briefen geht eindeutig hervor, dass die scheue Virginia die Initiative ergriff. In ihrem Tagebuch spielt sie die Sache gegenüber sich selbst intellektuell herunter. Diese Sapphistinnen lieben Frauen. Kurz, meine Befürchtungen und Rückzüge, meine übliche Befangenheit im Umgang mit Menschen, die mich vielleicht nicht haben wollen und so weiter, waren alle, wie Lennart sagte, schierer Blödsinn. Ich mag Vita. Und das Zusammensein mit ihr und die Pracht. Sie verbreitet ein Strahlen von brennenden Kerzen, wenn sie beim Krämer von Seven Oak daherschreitet auf Beinen wie Buchen, rosa glühend, Klunker und Perlen behangen. Dann hat sie eine gewisse Sinnlichkeit an sich. Und sie reflektiert kaum. Nein, was Verstand und Scharfblick betrifft, ist sie nicht in dem Maß organisiert wie ich. Aber dessen ist sie sich auch bewusst und überschüttet mich, also mit mütterlicher Zuwendung, die aus irgendeinem Grunde das ist, was ich immer am meisten von jedem gewünscht habe. Vita schreibt ihrem Ehemann: Ich liebe Virginia. Und wer täte das nicht? Sie gibt mir das Gefühl, zu beschützen. Ich habe eine Todesangst davor, körperliche Gefühle in ihr zu wecken, eben wegen des Wahnsinns. Ich weiß nicht, welche Folgen es nach sich ziehen würde, verstehst du? Es ist ein Feuer, mit dem ich nicht spielen möchte. Ich bringe ihr zu viel echte Zuneigung und Achtung entgegen. Gut, ich war mit ihr im Bett zweimal. So, jetzt weißt du alles und ich hoffe, ich habe dich nicht schockiert. Die beiden Briefe zeigen, dass es noch mehr Rollen gab, außer Virginia, dem Genie, und Vita, der Vollblutfrau. Virginia, die ihre Mutter mit 13 Jahren verlor, sucht mütterliche Zuwendung, Trost in ihrer Geschlechtsangst, Schutz vor einem Leben, das sie überforderte. Ihre Bedürfnisse in dieser Beziehung waren die eines verwundeten und kranken Kindes. Die jüngere Vita übernahm gern den Part der Beschützerin, doch ihre nach außen getragene Resolutheit kompensierte tiefe Unsicherheit. Ihre launische, egozentrische, eitle und herrschsüchtige Mutter hatte sie in dem Bewusstsein erzogen, in allem, was sie tue, nicht zu genügen. Nun suchte sie in jeder Beziehung neben der starken Beschützerrolle vor allem intellektuelle und sexuelle Bestätigung. Als Freundin und Geliebte musste die verletzbare und psychisch gefährdete Virginia sehr schonend behandelt werden. Als Schriftstellerin aber, als Künstlerin, war sie stark. Schonungslos zeigte sie ihre Überlegenheit. Als sie fürchtete, die lebensstrotzende Vita könne ihrer überdrüssig werden, verwundete sie sie da, wo es Vita am meisten schmerzte. Und ist da nicht etwas Dunkles in dir? In dir ist etwas, das nicht mitschwingt. Vielleicht ist es Absicht. Du lässt es nicht zu. Aber ich sehe es im Umgang mit anderen Menschen ebenso wie mit mir. Etwas Zurückhaltendes, Stummgemachtes. Es ist übrigens auch in dem, was du schreibst. Die Sache, die ich zentrale Transparenz nenne, lässt dich auch dort manchmal im Stich. Vita war von Virginias Brief vernichtet. Sie schrieb an Harold: Ich bekam einen Brief von Virginia, in welchem sie auf ihre teuflische, scharfsinnige, psychologische Art verletzend ist. Verdammt sei die Frau. Sie hat den Finger in die Wunde gelegt. Da ist etwas Stummgemachtes. Etwas, das nicht mitschwingt. Etwas, das nicht lebendig wird. Es macht alles, was ich tue, das heißt schreibe, ein wenig unwirklich. Lässt es als von außen gemacht erscheinen. Das ist es, was mich als Schriftstellerin verdirbt, als Dichterin zerstört. Aber wie hat Virginia es entdeckt? Ich habe es niemals jemand eingestanden, kaum mir selbst. Es ist auch das, was meine menschlichen Beziehungen verdirbt, doch das stört mich weniger. Virginia erkannte Vitas Schwächen, weil sie ähnlich strukturiert war. Auch sie sehnte sich nach Zuneigung, fürchtete sich aber gleichzeitig davor, dass Zuneigung ihre Unabhängigkeit einschränke. Virginia löste für sich das Problem, indem sie sich mit ihrer Fantasie völlig aus dem realen Leben aushebelte. Im Alltag jedoch blieb sie kindlich, kränklich und schutzbedürftig. Vita dagegen floh in die Pose der zwanghaften Eroberin. Im Leben wie in der Literatur formte sie alles und alle nach ihrem Willen. Sie lieferte sich nicht aus, sie gab sich nicht hin. Sie war die Aktive, die Dominierende. Für Intuitionen war da kein Platz, das spürte sie und litt darunter. Virginia hatte sie mit ihrem Brief an ihrer allerwundesten Stelle getroffen. Vita geriet in eine bedrohliche Schreibblockade. Sie musste ausbrechen, auch in eine Beziehung, die ihr angeschlagenes Selbstwertgefühl wieder aufrichtete. Zwei Ereignisse fallen 1927 zusammen. Zum einen veröffentlichte Virginia Woolf den Roman Zum Leuchtturm, in dem Frauenliebe dezent angedeutet wird. Vita schrieb an Virginia nach der Lektüre des Buches: Ich bin verblüfft und verhext, Liebling. Es macht mir Angst vor dir. Angst vor deinem durchdringenden Verstand und deiner Lieblichkeit und deinem Genie. Und Vita betrog Virginia mit Mary Campbell, der Frau des Schriftstellers Roy Campbell. Obwohl sie vor Virginia alles abstritt, spürte diese, dass Vita sich ihr langsam entzog. Sie reagierte auf ihre Weise mit Flucht in die Literatur. Anfang Oktober 1927 schrieb sie in ihr Tagebuch: Mir kommen die üblichen Einfälle in den Kopf. Eine Biografie, die im Jahre 1500 beginnt und bis zum heutigen Tag fortgeht, genannt Orlando. Vita nur mit einer Verwandlung von einem Geschlecht in das andere. Vita reagierte auf Virginias Plan. Großer Gott, Virginia, wenn ich jemals entzückt und entsetzt war, so von der Aussicht in die Gestalt des Orlando hineinversetzt zu werden. Weißt du, jede Rache, die du nehmen willst, wird dir verfügbar sein. Ja, vorwärts. Wirf deinen Pfannkuchen in die Luft. Bräune ihn schön auf beiden Seiten, gieße Brandy drüber und serviere ihn heiß. Du hast meine uneingeschränkte Erlaubnis. Orlando ist das literarische Spiegelbild von Vita Sackville West. Orlando sieht aus wie Vita, bewegt sich wie Vita, fühlt wie Vita. Schloss Noel mit all seinem prächtigen Inventar geht durch Orlando ebenso in die Literaturgeschichte ein wie Vitas Schönheit und auch ihre Schwächen. Vita spürte von Anfang an, dass der Schlüsselroman nicht nur eine Glorifizierung ihrer Person werden sollte. Sie wusste, wie verletzt Virginia durch ihre Seitensprünge war. Mary Campbell war ja keineswegs die Einzige. Aber sie war doch schockiert, als sie später im Orlando las. Muss also zugegeben werden, dass Orlando eines jener Ungeheuer von Unmenschlichkeit war, die nicht lieben können? Orlando, ein junger Adliger zur Zeit von Elisabeth I., ist eigentlich unfähig zur Liebe. Zuerst als Mann, dann plötzlich verwandelt in eine Frau, durchschreitet Orlando die Jahrhunderte bis zur aktuellen Gegenwart mit seltsam unbeteiligten Gefühlen. Doch nicht nur in Liebesbindungen lotet Virginia ihr Vorbild bis in die geheimsten Winkel der Persönlichkeit aus. Sie schildert auch Orlandos verborgene Grausamkeit, seine heftigen, für andere schmerzlichen Stimmungsumschwünge, seine Oberflächlichkeit und seine Gier nach literarischem Ruhm, seinen Mangel an echter künstlerischer Begabung. Orlando ist Verklärung und Verurteilung in einem. Orlando ist aber noch mehr. Als Virginia im März 1928 das Manuskript beendete, schrieb sie an Vita ein klein wenig boshaft: Orlando ist fertig. Hast du am letzten Samstag um 1:05 einen kleinen Ruck gespürt, als ob dein Genick gebrochen würde? Da starb er. Oder er hörte auf zu reden mit 3 kleinen Punkten. Die Frage ist jetzt, werden sich meine Gefühle für dich verändern? Ich habe all diese Monate in dir gelebt und nun komme ich wieder heraus. Und wie bist du wirklich? Gibt es dich? Habe ich dich erfunden? Du hast meinen großen Schrecken eingejagt mit deinen Bemerkungen, gibt es mich oder hast du mich erfunden? Ich habe das immer vorausgesehen, sobald du Orlando niedergemacht haben würdest. Ich will nicht fiktiv sein. Ich will nicht nur als Astralleib geliebt werden oder nur in Virginias Welt. Also schreib schnell und sage, dass ich noch real bin. In dem Roman Orlando machte Virginia Vita zu ihrem Geschöpf. So konnte sie die sich von ihr entfernende Geliebte halten und für immer an sich binden. Ob die wirkliche Vita sie betrog, war nun nicht mehr wichtig. Für Vita hatte das Buch, das in England und in den Vereinigten Staaten ein Bestseller und bald auch in andere Sprachen übersetzt wurde, noch andere Konsequenzen. Weil Virginia dem Roman Fotos von Vita beigefügt hatte, identifizierte jeder Orlando mit Vita. Zuerst verschwand Vita, die Frau und Geliebte hinter Orlando, dann die Schriftstellerin Vita Sackville West. Niemand würde der recht mittelmäßigen Autorin heute noch viel Aufmerksamkeit entgegenbringen, wäre sie nicht durch den Orlando und ihre Beziehung zu Virginia Woolf interessant. Vita ahnte das und hatte die Größe Virginias Leistung trotzdem uneingeschränkt anzuerkennen. Nach der ersten Lektüre von Orlando schrieb sie an die Freundin: Ich bin völlig geblendet, verhext, bezaubert, unter einem Bann. Ich fühle mich wie eine von diesen Figuren in einem Schaufenster, der du eine mit Juwelen bestickte Robe umgehängt hast. Liebling, ich weiß nicht und mag es auch kaum schreiben, so überwältigt bin ich, wie du ein so herrliches Gewand über einen so dürftigen Aufhänger werfen konntest. Virginia schrieb sofort zurück: Welche Erleichterung! Ich war halb krank vor Angst. Plötzlich überfiel mich mit Entsetzen, dass du verletzt oder zornig sein würdest, und ich wagte nicht, die Post zu öffnen. Dem künstlerischen Selbstbewusstsein Vitas tat Orlando freilich nicht gut. Selbstkritisch schrieb sie an Virginia: Harold hat gesagt, Orlando ist die reinste Sache, die ich kenne, wie ein klarer und tiefer Kristall. Ja, das ist es, das ist es. Harold hat ganz recht. Liebling, ich bin keine Dichterin. Ich bin ein Klumpen Teig, soweit es Dichtung betrifft. Ich bin sehr traurig darüber. Und ich denke daran, mich wegen meiner verstorbenen Muse in Trauer zu begeben. Sie ist jung gestorben, das arme Ding, noch bevor sie sprechen gelernt hatte. Virginia widersprach Vitas künstlerischen Skrupel nie, so sehr sie Vita als Frau, auch als Mensch liebte und brauchte. Ihr Urteil über die Dichterin war negativ. Was ihre Dichtung betrifft oder ihre Intelligenz, so kann ich, außer wenn sie in traditionellen Kanälen fließt, nichts sehr Entscheidendes sagen. Sie erobert nie Neuland. Sie hebt auf, was ihr die Flut vor die Füße spült. Auf Dauer konnte Vita diese Geringschätzung nicht ertragen. Im Lauf der Zeit war sie auch von Virginias immer Rücksicht forderndem Gesundheitszustand überfordert und frustriert. Langsam rutschte die Beziehung der beiden Frauen auf eine andere Ebene. Vita suchte sich andere Sexgefährtinnen, auch Zweitklassige, wie Virginia meinte. Aber sie konnte mit dem, was sie Vitas Promiskuität nannte, nach Orlando leichter umgehen. Und in ihrem Tagebuch bemerkte Virginia 1935: Meine Freundschaft mit Vita ist vorbei. Nicht mit einem Streit, nicht mit einem Knall, sondern wie eine reife Frucht, die herabfällt. Und da ist keine Bitterkeit oder Enttäuschung. Nur eine gewisse Leere. In dieser Zeit malte ihr wieder eine ihrer Depressionen die Welt schwarz. Nach der Krise herrscht wieder der gewohnt liebevolle Grundton in den nun allerdings selteneren Briefen vor. Sie schreiben sich jetzt wie zwei Menschen, die sich durch und durch kennen und sich trotzdem lieben. Der große Gefühlssturm ist vorbei, aber das Vertrauen ist geblieben. Virginia 1939 an Vita: Komm, wann immer du willst. Und wenn ich auch sprachlos und kühl bin, bedeutet das nicht, dass ich nicht immer an dich denke. Eine der wenigen mir dauerhaft präsenten Personen bist du. Und Vita antwortet: Ich stelle fest, dass es zurzeit nur wenige Menschen gibt, die mir ein wirkliches Gefühl von Nähe geben. Aber du tust es ganz gewiss. Dir kann ich erzählen, was ich fühle. Sie tauschen sich über private und literarische Fragen aus. Und in all den inneren und äußeren Nöten, die die Wolves nach dem Ausbruch des Krieges belasten, ist Vita helfend zur Stelle, mit Butter, mit Benzin, mit Wolle, mit Trost. Vor der tiefsitzenden Lebensangst konnte und kann sie Virginia nicht beschützen. Niemand kann sie davor beschützen, dass sie am 28. März 1941 zum Fluss Ouse hinunterläuft, die Taschen mit Steinen füllt und sich ertränkt. Leonard Wolf benachrichtigt zuerst Virginias Familie, dann Vita. Die schreibt an ihren Mann: Ich habe gerade einen furchtbaren Schock erlebt. Virginia hat sich umgebracht. Es steht noch nicht in den Zeitungen, aber ich habe einen Brief von Leonard erhalten. Er sagt, es wäre ihr in den letzten Wochen nicht gut gegangen und sie hätte furchtbare Angst gehabt, wieder wahnsinnig zu werden. Ich kann es einfach nicht fassen. Dieser wunderbare Verstand. Dieser wunderbare Geist. In SWR 2 Wissen hörten Sie »Gibt es dich? Habe ich dich erfunden?« Eva-Susanne Bayer berichtete über die Freundschaft zwischen Virginia Woolf und Vita Sackville-West. Es sprachen Eva Garg, Ursula Illert und Andrea Hörnke-Tries.